إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي. Wir lachen ständig und spielen, aber wir wissen nicht, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala einige unserer Taten gut gesehen. Allah sieht alles gut, ohne Zweifel. Aber vielleicht hat er manche unserer Taten hat er sich angeschaut und danach gesagt hat, ich nehme von euch nie wieder was an. Manche Sünden, die wir machen, manche Wörter, wie der Prophet sagt, ein Mensch spricht ein Wort aus, er denkt darüber gar nicht nach. Wegen diesem kleinen Wort wird er in Jahannam geworfen. Tiefer als der Abstand zwischen Osten und Westen. Wegen einem Wort hat nicht darüber nachgedacht. Und wie viele solche Wörter gibt es in unserem Leben, die wir tagtäglich sagen? يظن الناس بخيرا وأني أشر الناس لم تعف عني أشهد أن لا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى sei Dank, der in dieser Umma Personen und Menschen und Männer gestellt hat und uns Männer gegeben hat, die uns den Weg erleuchten bis zum Paradies. Sie kämpfen für die Sunna und töten die Bidah und verbreiten die Religion und erneuern das, was die Muslime vergessen haben. Und es ist Pflicht von jedem Muslim, dass er viele solche Personen aus der islamischen Geschichte aussucht, denen er folgt. Weil jeder von denen hat Besonderheiten. Wenn er viele dieser Sahaba oder Tabi'in oder Imame der Sunna als seine Vorbilder nimmt, wird er bei sich den Khair sammeln. Inshallah ta'ala. Und heute werden wir inshallah ta'ala einen Imam von Sunna nennen und erwähnen inshallah ta'ala. Das ist Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Sein Name war Hassan und sein Spitzname war Abu Sa'id al-Basri. Und manchmal nannte man ihn Ibn Abi Hassan. Hassan al-Basri ist in den letzten zwei Jahren von der Khilafa von Umar ibn Khattab radiallahu anhu geboren. Sein Vater war Yasar und er war der Diener von Zaid, rahimahullah ta'ala. Und seine Mutter war Khaira, sie war die Dienerin von Umi Salama, die Frau des Propheten alayhi salatu wassalam. Und als Umi Salama seine Mutter, also die Mutter von Hassan al-Basri, rausgeschickt hat, um Arbeiten für sie zu verrichten, hat sie den kleinen Hassan al-Basri bei der Frau des Propheten alayhi salatu wassalam gelassen. Manchmal, als er geweint hat, hat sie ihn rausgebracht, so dass die Sahaba mit ihm gespielt haben. Und es wird überliefert, dass sogar Umar ibn Khattab für ihn Dua gemacht hat, als er sagte, oh Allah, lass ihn die Religion richtig verstehen und mach, dass die Menschen ihn lieben. Und nicht nur das, als er geweint hat, hat Umi Salama ihn gestillt. So dass von dieser Bereke, von diesem Milch, die sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, sagen die Gelehrten, war Hassan al-Basri deswegen so gesegnet. La hawla wa la quwwata illa billah. Hassan al-Basri war der schönste Mensch in seiner Zeit. Er war der schönste Mensch in seiner Zeit. Als er jung war, ist er vom Pferd gefallen, so dass er eine Verletzung auf die Nase abbekommen hat. Aber das hat ihn überhaupt nicht gestört, dass er der schönste oder einer der schönsten Menschen zu seiner Zeit war. Subhanallah. Er hat die Sunnah, jede Kleinigkeit hat er praktiziert. Oder versucht, jede Kleinigkeit zu praktizieren. Seine Bekleidung war immer schön und immer sauber. Und wenn wir über Sucht, über Bescheidenheit reden, es bedeutet nicht, dass du zerrissene oder schmutzige Kleider trägst. Nein, ganz besonders, wenn du ein Daya bist oder ein Gelehrter und die Leute kommen um dich herum, dann darfst du nicht irgendwie aussehen, sondern du musst an den Propheten alaihi salatu wassalam erinnern, an die Sahaba mit einem schönen Duft und mit schöner und sauberer Kleidung. Und so war Hassan al-Basri. Als er gesprochen hat, hat er nur Hocharabisch gesprochen. Die Gelehrten sagen, Hassan al-Basri, als er gesprochen hat, aus seinem Mund kamen Perlen raus. Perlen und Juwelen. Nach ihm kamen Menschen. Sie haben geredet, aus ihrem Mund kam Gerede. Es ist wie, wenn jemand sich erbricht, wie das Erbrochene. La hawla wa la quwwata illa billah. Außerdem eine von Eigenschaften von Hassan al-Basri rahimahutallah war, dass er viel Ibadah gemacht hat. Er hat gefastet die weißen Tage und montags und donnerstags hat er gefastet rahimahutallah. Er war einer von denen, die viel geweint haben und viel über die Akhira nachgedacht haben. Er hat sich Sorgen gemacht, was wird er im Kabul machen? Er hat sich Sorgen gemacht, wo wird er? Mit welcher Gruppe wird der Yawmul Qiyamah stehen? Mit den Mu'minin oder mit den Mujrimin? Deswegen war er immer traurig. Man konnte an seinem Gesicht immer Trauer sehen. Die Gelehrten sagen, sein Gesicht war immer so traurig und nachdenklich, als hätte Allah Jahannam nicht erschaffen, außer für Hassan al-Basri. Und für Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala. Hamza al-Ama war einer von seinen Schülern. Seine Mutter hat ihn zu Hassan al-Basri gebracht und hat ihn gebeten, dass Hamza bei ihm ist. Hoffentlich lernt er von ihm was und erreicht bei ihm großen Khair. Sagt Hamza, jedes Mal, als ich zu Hassan al-Basri reingekommen bin, hatte er im Gebet geweint. Ich fragte ihn, Hassan, du weinst immer, warum ist das so? Er sagt, mein Sohn, hör mir zu, wenn ein Mu'min nicht weint, was soll er denn machen? Was soll ein Mu'min machen? Was ist eine gute Tat bei ihm, wenn er nie weint? Wenn er nicht vor Allah weint und Allah bittet, dass er ihm verzeiht? Subhanallah. Ein Mu'min muss sich vor Allah stellen. Ein wahrer Mu'min. Und mit Tränen in den Augen sagen, Ilahi raja'tu abu'u bidhanbi walastu bima'kad sana'tu bariya. Er muss sich vor Allah stellen und sagen, oh Allah, ich gebe meine Sünde zu. Ich komme zu dir zurück. Ich komme zu dir zurück und ich bin nicht unschuldig für das, was ich gemacht habe. Allahu Akbar. Und so war Hassan al-Basri. Hassan al-Basri sagt zu Hamza, wenn ein Mu'min nicht weint, wenn er nie weint, was soll er denn machen? Was gibt es in seiner Ibadah so Besonderes, wenn er nicht vor Allah weint? Aus Angst vor Allah, tabaraka wa ta'ala, Größe und Stärke und Macht, tabaraka wa ta'ala. Na, dann sagt er, mein Sohn, wenn du dein ganzes Leben verbringen kannst, indem du vor Allah weinst, dann mach es. Hoffentlich wird Allah subhanahu wa ta'ala zu dir mit Gnade schauen und dir seine Gnade erweisen, dann wirst du bestimmt von denen, die gerettet sind. Wenn Allah dir seine Gnade erweist, bist du gerettet. Und wie willst du mit etwas Besserem Allahs Gnade erreichen, als mit Weinen vor ihm, subhanahu wa ta'ala, fil khalwa, also versteckt. Weil wenn du von den Menschen weinst, kann das Riya bedeuten. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasan al-Basri war auch eine Eigenschaft von ihm. Er war einer, der verzeiht. Und er war nicht einer, yani yudakik wie kulli shay, der alles so ganz genau und präzise anschaut, wenn es sich um andere Menschen geht. Wenn sie einen Fehler machen, dann schaut er drüber. Er war einer, der die Menschen mit liebevoll behandelt hat. Subhanallah. Sogar beim Einkaufen und Verkaufen. Wenn er zum Beispiel bei jemandem etwas kauft, um einen bestimmten Preis, und es bleibt dieses Geld da, dieses Restgeld, er verschenkt es dem Muslim. Ich sage, der Muslim liebt den Kafir. Die Kuffar haben sowieso zu viel von uns genommen. Mit Gewalt, la haula wa la quwwata illa billah. Mit, er verzeiht den Muslim und gibt ihm den Rest von Geld. La haula wa la quwwata illa billah. Es passierte, dass Hasan al-Basri sein Reittier einem Mann verkauft hat. Und er fragte, ja Hasan, lässt du mir nicht etwas übrig? Also von dem Geld, was ich dir gegeben habe für das Reittier, Hasan al-Basri sagt, ich gebe dir 50 Dirham, Silbermünzen. Ist das genug? Bist du zufrieden? Er sagt, ja. Sagt Hasan al-Basri, barak Allahu lek, Allah soll dich segnen und das, was du hast. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Rahim Allahu abden, samhan idha ba'a, samhan idha shara. Allah ist gnädig mit seinem Diener, der verzeiht, wenn er einkauft oder wenn er verkauft. Samhan idha qada, samhan idha qtada. Er verzeiht, wenn er unter den Muslimen richtet oder wenn er eine Entscheidung trifft. Er schaut auf die anderen. Er macht nicht das, was er unbedingt will, sondern er schaut, dass es den anderen Muslimen gut geht. Ich bin mir selber egal. Und so muss ein Muslim denken. Nicht nur, dass er mit die anderen liebevoll und schön behandelt. Nicht nur die Muslime, sogar die Ungläubigen. Sogar die Ungläubigen muss ein Muslim mit schöner Sprache behandeln, mit ihnen schön reden. Ja? Aber unter einer Voraussetzung, dass es nicht zu der Gruppe von Ungläubigen gehören, die gegen diese Religion kämpfen, die sich über Islam lustig machen. Und zwischen uns und zwischen dieser Gruppe von Kuffar gibt es nur das Schwert, sonst nichts. Es gibt keine Entschuldigung und es gibt keine Liebe und es gibt keine Verzeihung. Wenn es sich aber um Ungläubige handelt, die diese Religion nicht feindlich behandeln und Muslime respektieren und sie nicht angreifen, dann behandeln wir sie so, wie sie es verdient haben, weil der Prophet a.s. hat auch diese Art von Kuffar mit auf eine schöne Art und Weise behandelt. Wie ihr wisst, Barakallahu fikum, zu der Zeit von Hasan al-Basri hat ein islamischer Gelehrter sogar, namens Umar ibn Khubayra, Wazir ibn Khubayra al-Fazzari, er wurde Wali, der Emir von Irak. Der Khalifa hat ihn als Emir von Irak gestellt. Er hat zu sich Imam Sha'bi und Imam ibn Sirin und Hasan al-Basri gerufen und ihnen gesagt, Yazid ibn Abdul Malik befehlt mir Sachen, wenn ich sie mache, wird das ungehorsam Allah gegenüber sein. Wenn ich ihm aber ungehorsam bin, wird das gehorsam Allah, der Barakatara, Gehorsamkeit Allah gegenüber sein. Was sagt ihr mir? Könnt ihr vielleicht für mich eine Entschuldigung finden oder irgendeine Fetwa, dass ich gezwungen bin? Und Ibn Sirin und Imam Sha'bi haben Sachen gesagt, die haben nicht direkt gesprochen, sondern sie haben drumherum geredet. Ibn Khubayra sagt zu Hasan, was sagst du darüber? Er sagt, du hast ja gehört, was sie gesagt haben. Er sagt, ich will deine Meinung hören. Dann sagte Hasan al-Basri zu ihm, O Umar ibn Khubayra, ich habe Angst, dass Allah nicht auf dich einer seiner Engel schickt, die ganz streng und stark sind. Die sind ganz streng und grob und sie werden dich aus deinem Schloss entreißen und dich in dein Grab stecken. Dein Grab, der so eng ist, und du warst vorher in einem Schloss, die Malaika werden dich aus deinem Schloss entreißen und dich in dein Kabu stecken. Was wirst du machen? Subhanallah. Dann sagt er zu ihm, wenn du, Umar ibn Khubayra, wenn du Angst vor Allah hast, wird er dich von Yazid ibn Abdul Malik beschützen. Solltest du aber Angst von Yazid ibn Malik haben, dann wird er dich von Allah, vor Allah nicht beschützen können. Pass gut auf, was du machst. La hawla wa la quwwata illa billah. Und auch Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, der berühmte Killer, der berühmte Mörder, der viele Sahaba und Tabin getötet hat. Er hat gehört, dass Hassan al-Basri über ihn schlecht spricht. Und das ist eine Eigenschaft von allen starken, richtigen islamischen Gelehrten. Alim Rabbani, la yakafu fillahi lawmata la'im. Ein richtiger Gelehrter, er hat von niemandem Angst, außer vor Allah ta'ala. So war Hassan al-Basri. Er ist auf die Straßen gegangen und hat direkt gegen Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi gesprochen. Als Hajjaj das gehört hat, er war ein Verrückter, der Menschen getötet hat, wegen der kleinsten Sache. Subhanallah. Als er ihn zu sich gerufen hat, haben die Anwesenden, haben gesagt, Wallahi, wir haben jeden Moment darauf gewartet, dass uns Blut von Hassan al-Basri bespritzt, vom Schwert von Hajjaj ibn Yusuf. Aber woher hat Hassan al-Basri, und er war einer von denen, wenn er Dua macht, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm sofort, was er von ihm verlangt, oder drum bittet. Er hat Allah darum gebeten, dass die Zorn und Wut von Hajjaj sich in Rahme zu Hassan al-Basri verwandelt. Sie sagten, Wallahi, wir haben uns gewundert. Als Hassan al-Basri reinkam, Hajjaj ibn Yusuf ist aufgestanden und hat ihn neben sich auf seinen Thron gesetzt. Dann sagte Hassan al-Basri zu ihm, wie ein Alim Rabbani sagen muss, direkt. Hajjaj war nicht einer, mit dem man diskutieren konnte. Er hat ihn aber die Botschaft überliefert, so wie es sein sollte. Er sagte zu ihm, ja, Hajjaj ibn Yusuf, wie viele Väter gibt es zwischen dir und zwischen Adem a.s.? Also wie viele Väter, wie viele Großväter gibt es zwischen dir und zwischen Adem? Hajjaj sagt, viele, also es gab viele Tausende. Hassan al-Basri fragt, und wo sind sie jetzt? Hajjaj sagt, sie sind alle tot. Dann hat er kapiert, was Hassan ihm sagen wollte. Du wirst auch sterben, Hajjaj, und du wirst dich auch bei Allah verantwortlichen müssen. Und rechnen, du wirst zur Rechenschaft gezogen für das, was du gemacht hast. Hajjaj hat seinen Kopf gesenkt und Hassan al-Basri ist rausgegangen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala lebte zu der Zeit, wo die Muslime viele Länder erobert haben und geöffnet haben. Und in den islamischen Staat sind viele große Kriegsbeute gekommen. Viele Ghanaim und viele versklavte Käferer, die nicht Islam annehmen wollten und den Islam bekämpft haben, kamen in den islamischen Staat. Die Muslime wurden reich. So reich, dass sie nur über diese Dunya nachgedacht haben. Sie haben die Akhirat fast vergessen. Und Hassan al-Basri hat sich selbst gesehen, seine größte Aufgabe war es, die Menschen vor dieser Dunya zu beschützen und sie zu warnen, dass diese Dunya, wer sie heiratet, sie wird ihn in der ersten Hochzeitnacht töten. Wie Sheikhuna Abdullah al-Sam rahimahullah sagt. Ja? من تزوج بهذه الدنيا قتلته في يوم زفافه وهذا وداس ist wirklich so la hawla wa la quwwata illa billah. Hassan al-Basri hat die Menschen gesehen, wie sie spielen. Sie haben viel Geld, sie haben Reichtum. Sie haben vergessen, wie schwer die Lage sein wird, wenn sie vor Allah tabaraka wa ta'ala, dem mächtigen und großen und starken, stehen werden. Was sie sagen werden sie zu denen sein, denen Allah verzeihen wird, oder werden sie zu denen sein, die Allah in Jahannam werfen wird, wie Yasin Billah? Hassan al-Basri sah die Massen lachen und spielen, die waren recht. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt er, wir lachen ständig und spielen, aber wir wissen nicht, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala einige unserer Taten gut gesehen. Allah sieht alles gut. Ohne Zweifel. Aber vielleicht hat er in manche unserer Taten hat er sich angeschaut und danach gesagt hat, ich nehme von euch nie wieder was an. Manche Sünden, die wir machen, manche Wörter, wie der Professor mir sagt, ein Mensch spricht ein Wort aus, er denkt darüber gar nicht nach. Wegen diesem kleinen Wort wird er in Jahannam geworfen. Tiefer als der Abstand zwischen Osten und Westen. Wegen einem Wort, er hat nicht darüber nachgedacht. Und wie viele solche Wörter gibt es in unserem Leben, die wir tagtäglich sagen? Der Prophet a.s. sagt, wer an Allah glaubt und dann das jüngste Gericht, soll nur das Gute sagen oder er soll schweigen. Deswegen ein Muslim muss sich gut überlegen, was er sagt. Und das ist eine Eigenschaft von einem Mu'min. Ich bitte Allah, der Baraka Ta'ala, dass er uns zu denen macht. La haula wa la quwwata illa billah. Dann sagte Hassan, wehe dir, o Sohn Adams, hast du die Kraft, gegen Allah Krieg zu führen? Jeder, der Allah trotzt und Sünden begeht, will gegen Allah Krieg führen. Subhanallah. Ja, Ibn Adam, هل لك بمحاربة الله الطاقة؟ كل من أسى الله فقد حاربه. Sagt Hassan al-Basri. Hast du die Kraft, gegen Allah zu kämpfen? Nein. Jeder, der Sünden begeht und Allah trotzt und sich widersetzt, möchte dadurch und kämpft gegen Allah, wa yasam billah. Wallahi, dann sagt er, لقد أدركت 70 بدريا. Wallahi, ich habe 70 von den Sahaben gesehen, die im Bedr mit den Propheten gegen die Mushrikin gekämpft haben. 70 von denen. لو رأيتموهم قلت مجانين. Wenn ihr sie gesehen hättet, würdet ihr sagen, das sind Verrückte. Die Leute wollen von dieser Dunja nichts zu tun haben. Wie Hassan al-Basri sagt, die Sahaba sind von dieser Dunja weggerannt. Mehr, obwohl die Dunja ihnen nachgerannt ist, die Dunja ist den Sahaba nachgerannt. Und sie sind von der Dunja weggerannt. Mehr als ihr heute, ihr rennt der Dunja nach und sie rennt von euch weg. Wallahi, und das passt ganz genau zu unserer Zeit. Wir rennen der Dunja nach. Wir haben keine Zeit, in die Moschee zu kommen, einen Vortrag zu hören. Warum? Dunja, Fulus, Geld. Aber wenn man dich in den Kabul reinsteckt, wo wird deine Dunja sein? Wo wird dieses Geld sein? Wallahi, wenn du Berge aus Gold hättest, sie werden dir nichts vor Allah daran nützen. Außer deine Tat. Ameluk, la haula wa la quwwata illa billah. Wenn ihr sie gesehen hättet, würdet ihr sagen, das sind Verrückte. وَلَوْ رَاوُ خِيَارَكُمْ لَقَالُوا مَا لِهَاُولَيْ مِنْ خَلَقٍ. Wenn sie aber die Besten unter euch sehen würden, sie würden sagen, diese Leute sind verloren. وَلَوْ رَاوُ شِرَارَكُمْ لَقَالُوا لَا يُؤْمِنُ هَاُولَيْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Wenn sie die Besten unter euch sehen würden, sie würden sagen, die sind verloren. Und wenn sie die Schlechtesten unter euch Muslimen sehen würden, sie würden sagen, sie glauben nicht an Yawm al-Qiyam. Die glauben nicht an das jüngste Gericht, la haula wa la quwwata. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch, meine lieben Brüder. Ich bitte Allah, dass er uns zu denen macht, die diese Umma helfen. Wallahi, wer diese Umma hilft, er wird nie verlieren. Wallahi, wer diese Umma hilft, er wird niemals verlieren. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit denen und er hat es versprochen. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Wenn Allah etwas verspricht, dann wird es so sein. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist, die Mu'minin zu helfen. إِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ. Wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen. Allah verspricht das. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denen werden, die diese Religion helfen. Die Koran helfen und Sunnah helfen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denen werden, die diese Religion verbreiten, so wie sie ist. So wie sie, wie die Sahaba sie gelebt haben. Nicht diese gefälschten Versionen, die die Leute heute unbedingt so lieben, weil sie dadurch Geld verdienen können. La haula wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah, dass er unseren Brüdern hilft, egal wo sie sich befinden. Nas'alullah azza wa jal an yansura ikhwanana fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك باليهود الصهيونيين اللهم عليك بالمنافقين اللهم أحسن مددا واقتلهم بددا ولا تبادر منهم أحدا يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم وهب للثبات نيل المقاصد قبل الفوات إني لأدريك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات إلهي أعني وهب لي الثبات أين المقام القاصد حبل الفوات أعني لأدريك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظام أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مر في السبات أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مر في السبات